Deutschlandfunk. Rock etc. Seine Bühnenpräsentation war berühmt. Da saß ein hagerer, blonder Musiker im Schneidersitz auf einem dicken Teppich mitten auf der Bühne, umringt von Schrankwänden voller Elektronik, Kabeln und Knöpfen. Klaus Schulze begann in den frühen 70er Jahren elektronische Musik zu produzieren und diese auch live im Konzert zu spielen. Das ging nur mit großem technischem Aufwand und mit dem damals neu entwickelten Synthesizer als Arbeitsgerät. Klaus Schulze hat mit seiner sphärischen, flächigen Musik Maßstäbe gesetzt und vor allem im Ausland große Popularität erlangt. Klaus Schulze produziert immer noch, wenn auch heute mit einfacher zu bedienenden Instrumenten. Thomas Elbern hat ihn zu seiner bald 40-jährigen Karriere befragt. Wir haben ja angefangen, haben wir ja alle, ob der TD war oder sonst was, eben mit dem Nachspielen von englischen und amerikanischen Songs und so weiter. Dann haben wir ja natürlich auch so, denn der größte Lob war, das klang wie das Original, ich sage, ja, wunderbar. Ne? Es kam dann auch zu dem Punkt, dass es einem auch keinen Spaß machte, weil The Doors, die hat man gerne gehört, aber wenn man sie gespielt hat, waren es halt nicht die Doors, man wusste ja, man ist jetzt selber und die Mentalität, ein Deutscher spielt Blues, das ist ungefähr, als ob ein Bäcker versucht, ein Steak zu braten. Also das ist nicht so, sagen wir so, dem Naturell entsprechend. Und das ist auch wieder so typisch deutsch, so wirklich wissenschaftlich, Elektronikknöpfe drehen, Strom, 220 Volt, ganz kalt, alles ganz straight. Und dann aber auf der anderen Seite wirklich neue Akzente gesetzt haben. Und das war auch eigentlich genau unser Grund, weshalb wir diese Art von Musik gemacht haben. Klaus Schulze über die Anfänge seiner elektronischen Musik. Schulze, selbsternannter kosmischer Kurier und seit den frühen 70ern einer der ganz frühen Klangforscher auf dem Gebiet der elektronisch erzeugten Musik. Schulze, geboren und aufgewachsen in Berlin, hat als Schlagzeuger angefangen, spielte Ende der 60er in Bands wie Tangerine Dream, auch TD genannt, und Ashra Temple und widmete sich Anfang der 70er ausschließlich seiner Solokarriere als Komponist und Klangzauberer. Und wie für Schulze geschaffen, der Synthesizer als neues Musikinstrument, das weit über die Möglichkeiten der konventionellen Instrumente hinausging. Anfang der 70er, als die ersten Moog-Synthesizer auf den Markt kamen, war für Schulze klar, dass seine musikalische Richtung eng mit diesem damals neuartigen Musikinstrument verknüpft sein wird. Die Flucht in eingegrabene musikalische Verhaltensweisen war weggenommen. Wir haben ein neues Instrument, dann, wie gesagt, die Suche nach neuer Art von Musik, sprich also auflösend, dramaturgisch, lange Stücke, das zu machen. Und dann kam eben das, was man heute sagen kann, Once in a Lifetime wird einem da passiert, kam auch der Synthesizer auf, der natürlich genau das geboten hat, was ich für meine Musik gesucht habe, was ich vorher versuchte hatte zu imitieren mit einer manipulierten Orgel oder mit Bänderschnipselei. Und diese drei Dinge, die da zusammenkamen, waren wahrscheinlich der Grund dafür, dass diese neue Art von Musik, die ja selber keine Tradition hat, die beginnt eigentlich ja mit uns Ende der 60er, entstanden ist. Doch die frühen experimentellen Klänge von Schulze stießen in Deutschland nicht gerade auf Begeisterung. Die alte Weisheit vom Propheten, der im eigenen Lande ungehört bleibt, trifft besonders auf Schulze und seine Musikerkollegen zu, die allesamt später als die Innovatoren der elektronischen Variante des Krautrock galten. Sag mal so, in Deutschland, hat man uns schlichtweg als Schwachköpfe bezeichnet, sagen wir mal so. Ne? Die Presse hat sich also mehr lustig über uns gemacht und die anderen Sachen waren eben halt englisch, amerikanische Musik, das lief alles. Aber so die Deutschen, jetzt nicht, weil wir unbedingt Deutsche waren, weil die Musik halt auch ein bisschen sehr extravagant war, hatten wir hier also nichts zu melden. Und dann hatten wir von der Zeitung Aktuell, hieß die, damals war so eine Kunst-Kultur-Zeitung, die machte ein Konzert in Frankreich, in Paris, Kraftwerk, Tangerine Dream, Ashra Temple, und Schulze. Ich musste zweimal spielen, einmal bei Ashra Temple und einmal als Schulze allein. Und das war eigentlich der Durchbruch. Die Franzosen haben völlig verrückt gespielt, die fanden das wahnsinnig gut. Und 73, 74, als wir dann Tangerine Dream und Schulze erstmal bei Virgin, der Richard Branson hat uns dann gesigned für die Welt, da ging es halt einfach mal los, weil es dann weltweit war. Und was das Lustige dabei ist, da haben uns dann auch die Deutschen akzeptiert, weil wir ja nur auf einmal auf einer englischen Plattenfirma Ebene rangierten. Und das, was aus England oder Amerika kommt, das ist natürlich gut. Wenn das zufällig auch noch ein Deutscher ist, finden wir den jetzt auch gut. Es ist einfach so, dass die Musik damals von der ganzen Dramaturgie her schon ruhiger angelegt war. Wie gesagt, heute kann man es auch Ambient nennen oder Chillout. Ne? Ich meine, die finde ich auf jeden Fall besser, die Ausdrücke. Und da war es eben halt so, wir haben auch nicht mit Rhythmusmaschinen gearbeitet, die gab es ja noch gar nicht. Aber das ist eben halt so gewesen, dass die Musik eben so strukturiert war. Und sie ging dann eben halt, als die technischen Möglichkeiten da waren, ging sie natürlich auch ein bisschen mehr los, obwohl diese ruhigen Passagen in der Dramaturgie immer geblieben sind. Lange bevor es so etwas wie New Age, also elektronisch erzeugte Meditations- und Entspannungsmusik gab, tat sich Schulze als eine Art Daniel Düsentrieb dieses noch nicht erfundenen Genres hervor. Und diese für Schulze so typischen atmosphärischen Klangteppiche wurden schnell mit dem Namen Berliner Schule bezeichnet. Schwebende Musik dieser Art gab es Anfang der 70er Jahre höchstens in Ansätzen von Bands wie Pink Floyd. Berliner Köpfe wie Schulze, Manuel Götsching mit Ashra Tempel und Edgar Fröse mit Tangerine Dream verfolgten konsequent den Ansatz einer elektronischen Meditation, einer Art Reise in den Klang. Klaus Schulze entschied sich früh, einzig und alleine als Solist zu arbeiten und weitestgehend auf andere Musiker zu verzichten, stattdessen auf seinen Maschinenpark zu vertrauen. Diese Entscheidung war Anfang der 70er Jahre ziemlich innovativ und gleichzeitig schwieriger, da es die technischen Möglichkeiten von heute wie auf die Musikproduktion perfektionierte Computer noch nicht gab. Ein anderer Grund für Schulze, sämtliche Bands zu verlassen, war die verlangsamte musikalische Entscheidungsfindung, die auf endlosen Diskussionen über Sound und Stil stattfand. Die Demokratie ging ja nur leider so weit, dass wir theoretisch 10 Stunden gequatscht haben und 1 Stunde Musik gemacht haben. Und meistens war man dann auch schon so entnervt, dass man auch nicht richtig Lust hatte, Musik zu machen. Und was dann eben halt auch ganz wichtig war, ist natürlich die Konsequenz. Ich wollte also wirklich 100% Elektronik machen. Nur geht das in der Besetzung Bass, Gitarre, Schlagzeug schlecht. Und da war die Entscheidung eben halt so, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich jetzt alleine spiele, einerseits bin ich wirklich diesen ganzen Diskussionsquatsch los und zweitens kann ich dann auch einfach 100% elektronische Musik machen. Deshalb ist auch bei den ersten Platten von mir kein Schlagzeug zu hören, weil ich konnte das nicht mehr hören, weil ich selber gespielt habe. Und da war das eben halt so, dass man sich auch viel schneller entwickelt, dadurch, dass man eben nicht Rücksicht sieht, muss auf andere Leute, die jetzt sagen, das machen wir noch nicht und das können wir vielleicht schon oder so. Man hat einfach sein Ding alleine gemacht und das ist dann eben halt die erste Platte, war dann halt Irrlicht. Und die ist also, wie gesagt, von der Art her also komplett draußen, weil da gibt's, gut, da habe ich zwar noch mit einer Orgel gespielt, aber das kriegt man gar nicht so richtig mit. Und Schlagzeug ist nicht dabei, keine Gitarre dabei und ich hatte ein Orchester dazu. Und das habe ich aber durch so Filter gejagt, dass das also ein bisschen sehr eigenwürdig klingt. Und dadurch kam eben diese ganze immer relativ egal. Und war eigentlich für mich nur die einzige praktikable Art, auf der Bühne aufzutreten. Mitte der 70er Jahre absolvierte Schulze zahlreiche Live-Konzerte und galt vor allem in Frankreich und Italien als das Aushängeschild der neuen deutschen elektronischen Musik. Seine Konzerte wurden mit Trips verglichen, auf die er seine Zuhörer mitnahm. Ja, also ich halte live eigentlich für sehr wichtig, auch wenn ich immer aufgeregt bin wie verrückt, also weiche Knie habe und mir ist schlecht schon Tage vorher, bis 1 Minute vorm Konzert hat das Gefühl, ich schaffe es nicht auf der Bühne und ach, Lampenfieber hoch, was weiß ich. Aber nach dem Konzert will ich natürlich gleich das nächste spielen, weil das ist ja dann auch wieder weiter weg. Ist es trotzdem wichtig, ist auch der Grund, warum ich weiterhin Live-Konzerte gebe und geben werde. Ist einfach der Kontakt direkt zu den Leuten. Und vor allen Dingen ist der Adrenalinspiegel natürlich eine ganz andere, hat ein ganz anderes Level als im Studio, weil da weißt du, kannst stoppen, kannst das wiederholen, kannst das normal machen. Und weil das ist einerseits so, dass man spielt dann auch viel exzessiver, weil man wird gefordert und man fordert sich ja letztendlich sich selbst, aber und das ist natürlich eine wichtige Sache, die nur live passiert und die ich deshalb auch immer weiterhin erleiden und genießen will, je nachdem, welche Uhrzeit es ist. Ne? Überlegt man, welche technischen Fortschritte die elektronisch erzeugte Musik gemacht hat, kann man Schulze sicher als einen ihrer Urväter bezeichnen. Während heute Musikproduzenten alleine mit ihren Laptops auftreten und ein ähnliches Klanggewitter abfahren können, war es zu Schulzes Anfängen die Tonbandmaschine, zum Beispiel der Firma Revox, die all die Instrumente abspielte, die live nicht reproduziert werden konnten. Technischer Fortschritt, Musik machen früher und heute, egal ob live oder im Studio, wer kann das wohl besser beurteilen als Klaus Schulze? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes würde ich sagen, das ist also eher Schwermechanik, würde ich sagen. Das war sehr umständlich, zumal wir dann damals ja auch noch nicht mal Mehrspurmaschinen hatten, sondern wir hatten einfach eine Revox und dann wurde das von der Revox einmal ein Stück aufgenommen, dann wurde das von der einen Revox auf die andere Revox überspielt und dann musstest du dann zuspielen und wenn du dann irgendwann bei meinen langen Stücken in der Dreiviertelstunde dich richtig verspielt hast, dann war da nichts mit Editieren angesagt, sondern dann musstest du halt nochmal ganz von vorne anfangen. Zumal es auch so war, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Flötisten mal hattest oder so und du wolltest dann mal später irgendwie mal versuchen, wie eine Klarinette klingt oder ein Saxophon klingt, tja, heute schaltest du im MIDI einfach einen Sound um und damals musstest du halt entweder erstmal einen Kollegen finden, der da auf die Musik überhaupt spielen kann, zweitens, ob der Zeit hat, drittens, ob der nur gerne nachts arbeitet oder tagsüber arbeitet. Und naja, es war jedenfalls viel, viel schwieriger, da hast du schon völlig recht. Und handgemacht war es alle Male, ja. Und wie hat Schulze die Sampling-Technik Mitte der 80er erlebt, die für ihn von den neuen Möglichkeiten her wie eine Befreiung gewesen sein muss? Auf einmal konnten beliebige Klänge auf Abruf vom Sampler gestartet werden, was die Musikproduktion ab diesem Punkt wesentlich vereinfachte. Samplen war aber damals im Anfang, war es eben halt wirklich, man konnte mal aus den musikalischen Klängen ausbrechen und man hatte sie auch dann spielbar. Und man war also ein bisschen flexibler und man konnte halt auch einfach Geräusche, auch wenn es nur ein Auto starten, ein Donner oder sonst was war, konnte man eben halt auch einfach mal so auf den Punkt einspielen und ich musste sich nicht Gedanken machen, jetzt auf dem Ding, jetzt muss das Band starten und da muss es genau kommen. Man konnte einfach auch auf die Maschine spielen und dann später immer über MIDI genau an dem Punkt auch einstarten. Also Sampling ist schon sehr wichtig gewesen, obwohl es am Anfang eben halt noch eine sehr mühselige, aber wie alle, eine mühselige Angelegenheit war. Ne? Und dennoch scheint für Schulze mit den vielen Möglichkeiten von heute, die der Computer bietet, auch eine Grenze gesetzt zu sein. Wenn du jetzt eine konkrete musikalische Idee verfolgst oder machen willst, hast du bei dieser Riesenauswahl eigentlich die gleichen Probleme, die du auch früher hattest. Teilweise sogar mehr, weil heute alles möglich ist. Du konntest früher sagen, das kann ich nicht machen, weil jetzt kann das Gerät nicht. Das kannst du heute nicht mehr sagen. Kannst du einfach nur sagen, du bist zu faul zum Suchen. Sag mal so, früher hat die Technik das Limit gesetzt und heute setzt, glaube ich, der Mensch das Limit. Die Technik kann das. Hört man sich heute die frühen Alben von Schulze an, so kann man schnell das Gefühl bekommen, dass er spätere Entwicklungen, die im Zuge der Techno-Welle entstanden, Jahrzehnte vorweggenommen hat. Zum Beispiel die sogenannte Chill-Out-Music, die ähnlich wie die frühen Schulze-Platten auf endlos langen atmosphärischen Klängen basiert und die besonders den Techno-Kids in den frühen Morgenstunden half, durch reduzierte Beats per Minute den Kreislauf zu beruhigen. Wie hat Schulze eigentlich diese Entwicklung Anfang der 90er wahrgenommen, die er im Prinzip 20 Jahre zuvor vorweggenommen hat? Es waren so Ende der 80er, da hat man die ersten Sachen so gehört. Die waren natürlich sehr rudimentär, aber genauso wie bei uns auch, weil wir haben doch einen Sinti-Uni erfunden. Wir haben den damals gekauft und auch an allen Knöpfen rumgedreht, ganz wild wie die Kids auch Ende der 80er im Techno. Nur war das so, für mich das erste Mal, dass die Leute eben nicht wie in den 70ern und Anfang der 80er, wenn sie Elektronik machen, also Schulze TD kopiert haben. Auf einmal kamen so junge Leute da, also zwar auch dann am Anfang so ein bisschen Schulze TD drauf, aber dann drehte sich das und dann kam was total Eigenes. Und das hat eigentlich Spaß gemacht, mal in der Elektronik mal was zu hören, was interessant ist und was nicht von einem selbst ist, weil das ist ja auch mal was Schönes, ne? Neben seiner Tätigkeit als Musiker ist Klaus Schulze im Laufe seiner langen Karriere auch als Produzent tätig geworden. Anfang der 80er produzierte er die damals aufstrebende neue deutsche Welle-Band Ideal und hat Alphaville im Studio unterstützt. Aber auch eine Zusammenarbeit mit verschiedensten anderen Musikern prägt das Werk Schulzes. Ob Elektroniker wie Pete Namluk, Stomu Yamashita oder dem amerikanischen Bassist und Produzent Bill Laswell. Drei Platten habe ich mit Bill Laswell gemacht, gesehen habe ich den Kerl nie. aber zusammen gespielt haben wir trotzdem. Ne? Das ist in dem heutigen Zeitalter eben doch sehr angenehm, finde ich so. Und das war eigentlich auch das Konzept, dass jeder das macht, was er will, aber eben halt auf die Grundtracks des anderen reagiert. Wie auch immer, das war freigestellt. Da wurde jetzt nicht diskutiert, das wollten wir alle beide nicht. Das kannten sie schon von früher und haben gesagt, nein, du schickst mir den Groove zu und dann friss oder stirb, spiel was drauf, was dir Spaß macht und was dazu passt. Das war eigentlich alles an dem Konzept. Der Rest war eben frei. Schulze, der sich gerade von einer langen Krankheit erholt hat, wird im kommenden Jahr 60 Jahre alt. Wie fällt dein Fazit aus? Es lief eigentlich immer sehr homogen ab, ohne eben gerade so die Sprünge oder so. Das hat sich alles so entwickelt und gesteigert. Also für mich gab es da keine Highlights oder auch keine Tiefpunkte. Entweder waren alle Highlights oder alle waren Tiefpunkte, weil das im Grunde genommen alle immer eine Entwicklung war, die mir von hinten bis vorne Spaß gemacht hat, wo ich meine Freude dran hatte. Für mich war das eine normale, homogene Entwicklung, die mir nach ja mittlerweile knapp 40 Jahren immer noch viel Spaß macht. Und das hoffe ich, dass das auch noch so weiter Spaß macht. Ne? Es war eigentlich ganz schön schwer damals so, aber auf der anderen Seite war das vielleicht auch das Ding, warum wir so durchgehalten haben. Und bin ja doch da der Meinung, wenn man alle irgendwas lang genug macht, dann glauben einem die Leute das auch. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den Berliner Elektroniker Klaus Schulze von Thomas Elbern.